verstehen, wenn du nichts gesehen hast. Der Fluss verschlingt den kleinen Fisch, der sich aus dem See wagt. Spätestens im Ozean verliert er den Überblick und wünscht sich wieder in seinen Teich zurück. Also Junge, willst du wirklich raus in die Welt? Oder gibt es zu viel, das dich zu Hause hält? Wie willst du dich selbst verstehen, wenn du nichts gesehen hast? Es erstickt der Fisch, der sich nicht auf die See wagt. Und irgendwann kommt ihn der Fischer holen. Er hat sicher gelebt und ist sicher tot. Und irgendwann kommt ihn der Fischer holen. Er hat gelebt und ist jetzt tot. Also Junge, willst du wirklich nicht raus in die Welt? Was ist es denn, das dich zu Hause hält? Also Junge, willst du wirklich nicht raus in die Welt? Was ist es denn, das dich zu Hause hält?